eins für die Ohren. Willkommen zur Vorstandssitzung am 26.03.2014. Entschuldigt für heute sind Carsten, Christos und Stefan Bartels. Der Rest des Bundesvorstands ist anwesend. Damit kommen wir zur Feststellung der Beschlussfähigkeit. Die ist gegeben. Wir kommen zur Genehmigung des letzten Protokolls. Ich sehe, es sind mehr als genug Stimmen dafür. Das heißt, das letzte Protokoll ist genehmigt. Ich trage mich mal kurz noch mit ein. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 2, Termin der nächsten Sitzung. Die findet statt am 9.04.2014 um 20 Uhr im Mumble. Damit ist dafür eingeladen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 3, der Bericht des Vorstands. Meiner ist relativ überschaubar. Ich war beim Landesparteitag in Schleswig-Holstein, also bei dem der Piratenpartei, war dort auch kurz zu Besuch beim LPT der SPD in Schleswig-Holstein, habe festgestellt, die benutzen E-Voting, also ein digitales Wahlsystem für ihre Wahlen. Fand ich ein bisschen gruselig, aber ansonsten war es ganz nett. Dann war ich, ich habe ein relativ umfangreiches Interview für einen Studenten gegeben oder einem Studenten gegeben zum Thema Social Media in der Politik. War auch für mich relativ aufschlussreich. Ansonsten war es das. Letztes Wochenende war ich privat unterwegs. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich weitergeben an, muss ich kurz gucken, Carsten ist nicht da, Christus ist nicht da, Bernd. Ja, bei mir ist es auch relativ überschaubar. Ich mache ja zurzeit Piraten-Teilzeiturlaub immer noch, kümmere mich aber nebenbei um ein paar Sachen, die weiterlaufen, unter anderem die Telcos von der Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir ja dreimal in der Woche für Telco unter anderem. Dann das übliche Tickets, Mails und so weiter, was jetzt sowieso nicht vermeidbar ist. Und ein bisschen IT-Zeug. Und an der Stelle auch noch vielen Dank an die Mitarbeiter und Assistenten, die das ermöglichen, dass ich mich da im Moment ein bisschen zurücknehme. Gibt's Fragen? Scheint nicht der Fall. Dann ist Stefan nicht da, Lothar. Ja, zu den Zahlen. Das Geldvermögen, das sich auf mehrere Konten verteilt, nimmt momentan ziemlich ab, weil der Länderfinanzausgleich bekommen hat. Wir haben da jetzt noch 788.469 Euro drauf. Dafür sind nur noch 412.000 Euro, 217 Euro aus dem Länderfinanzausgleich offen. Beitragskonto müssen noch knapp 66.500 Euro an die Gliederung überwiesen werden. An Rücklagen für Rückzahlung Parteienfinanzierung nächstes Jahr sind momentan knapp 235.000 Euro offen. Das heißt, wir haben nicht ganz 75.000 Euro dann noch übrig. Dazu kommen Forderungen an Gliederungen aus Beitragsanteilen und offenen Rechnungen in Höhe von knapp 200.000 Euro, sodass wir dann insgesamt bei den etwa 275.000 Euro sind. Ja, ansonsten, was habe ich gemacht? Ich war letztes Wochenende mit Stefanie zusammen in Berlin, habe mit dem Gordon über Peershop gesprochen. Was ich eben schon erwähnt habe, der Länderfinanzausgleich, da habe ich die Auszahlung vorbereitet. Irmgard führt das jetzt durch. Es braucht ein paar Tage, bis es komplett durch ist, weil wir halt ein Tageslimit von 100.000 Euro auf dem Konto haben. Aber das ist jetzt am Laufen. Ansonsten habe ich Mumble von Schatzmeister Runde und vom Beitragskonto gemacht. Das Projekt offener Haushalt, was ich momentan zusammen mit Irmgard mache, ist jetzt recht weit. Wir haben jetzt die anderen Schatzmeister mit eingebunden, dass sie dort eventuell mitvertreten sind, wenn sie das möchten. Und dann kommt in den nächsten Tagen Veröffentlichung, also bis zur nächsten Bundesvorstandssitzung, ist das nichts arg Böses dazwischen kommt, öffentlich. Wenn Fragen sind, nur zu. So, stehst du, weil du eine Frage hast am Sprechermikro? Ja, genau. Dann los. Ja, moin zusammen. Hi Lothar, wie sieht das denn aus mit der Bitcoin-Adresse? Hast du da Fortschritte erzielt? Oder ist das nicht so weit vorne in der Prio-Liste? bin ich leider noch nicht wesentlich zu gekommen. So, es ist immer noch offen, dass da einiges an Unterlagen zusammensortiert werden muss, damit die das Konto wirklich freischalten. Wollte ursprünglich Gordon auch mithelfen, weil er das auch für den P-Shop braucht. Aber er ist auch momentan mit Arbeit eingedeckt. Da sind momentan dann halt die Tagessachen, die anstehen und auch der Länderfinanzausgleich, der Satzung steht, haben halt leider Prio, aber da sind wir dann trotzdem noch dran. Okay, danke. Okay, gibt's weitere Fragen an Lothar? Dann vielen Dank, Lothar, und ich würde Hermi bitten. Jo, danke. Nochmal einen wunderschönen Abend von mir. Wir kommen zu den Mitgliederzahlen. Gesamt haben wir 22.978 Mitglieder. Das ist im Vergleich zur letzten Vorstandssitzung etwas wenig. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass immer noch diverse Mahnwellen bearbeitet werden, wo zum Teil auch wieder Kündigungen auflaufen, die schon vor 2-3 Jahren nicht bearbeitet wurde. Dazu habe ich auch auf dem Vorstandsportal irgendwie Details geblockt, wer sich interessiert. Der Link ist im Protokollpad. Stimmberechtigte Mitglieder haben wir 4.739, Schwebende 395 und Verifizierte 1.368. Was habe ich gemacht seit der letzten Vorstandssitzung? Ich war am 19.03. beim NSA-Untersuchungsausschuss. Ich war am 20.03. bei der Feier zum einjährigen Bestehen des Piratenbüros Steglitz-Zehlendorf. Und wie Lothar schon sagte, waren wir zusammen am 22. in Berlin und haben den P-Shop besucht. Ansonsten habe ich ja immer meinen Telco-Dienstag mit der IT, mit dem P-Shop und mit allen möglichen anderen Terminen. Dann hatte ich diese Woche ein Mumble zur SG-Mitgliederbetreuung. Wir haben da ein kleines Pilotprojekt gestartet. Dazu gibt's auch auf dem Vorstandsportal eine Info. Und ansonsten habe ich aus privaten Gründen diese Woche etwas kürzer getreten. Das war's von mir. Prima. Gibt es Fragen an Herrn? Sieht nicht danach aus. Dann Marc, du bist dran. Ja, ich habe die üblichen Sachen, also Mumbles, Mails und so weiter bearbeitet und dann noch ein Projekt mal wieder aufgegriffen, das ich eigentlich schon ganz lange vorhabe und jetzt vor allem das Verwaltungstreffen, da hatte ich angekündigt, mal den LVs die Mitglieder zu schicken, deren Adresse nach unserem Erkenntnisstand unzustellbar ist oder dass es nicht plausibel ist. Ich habe da ein bisschen Statistiken dazu getrieben. Das Ergebnis seht ihr im Protokollpad. Wir haben also einen großen Teil, der durchaus plausibel ist, anhand von dem aktuellen Straßenverzeichnis gecheckt. Und bei anderen traten Fehler auf, die man korrigieren konnte. Das sind also zum Beispiel Zahlendreher in der Postleitzahl oder falsche Schreibweisen und irgendwelchen Straßen oder so. Und dann haben wir halt noch so einen Rest, der entweder im Ausland ist, also wo wir entsprechend nicht checken konnten, weil uns da eben nur ein Straßenverzeichnis von Deutschland vorliegt, oder die gröbere Fehler haben, nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Die habe ich unten auch mal nach LV aufgeschlüsselt und da werden die LVs jetzt dann in Kürze die einzelnen Datensätze mal kriegen, mit der Bitte, sich dann damit auseinanderzusetzen, ob eine neuere Adresse vorliegt oder ob vielleicht lokal irgendwas bekannt ist, wie denn die Straße tatsächlich heißt. Gibt es Fragen an Marc? Auch das ist scheinbar nicht der Fall. Dann Michael, du bist dran. Ja, meine Tage stehen weitestgehend im Zeichen des Bürgerschaftswahlkampfes in Bremen und Bremerhaven. Ich habe gerade eben unten euch an die Zuhörer einen Link reingepackt. Es ist in Bremen nämlich so ein, nennen wir es mal, kleineres Missverständnis aufgetreten und wir sind jetzt ein wenig überrascht von einem Plakatierungsstart am kommenden Freitag, also morgen, und brauchen dringend noch Helfer, die bereit sind, in Bremen dort unterstützend tätig zu werden. Bremerhaven schafft das wohl mit Eigenmittel, Bremen Nord auch, aber für das Zentrum in Bremen bräuchten wir dringendst noch Leute, die da morgen oder am Wochenende mithelfen könnten. Bitte tragt euch ein auf dieser Wiki-Seite, die ich gerade in den Mumble-Chat geschmissen habe. Ansonsten, wir hatten Wahlkampfauftakt in Bremerhaven am Samstag vor einer Woche, also jetzt vor knapp 2 Wochen. Das war eine insgesamt sehr motivierende Veranstaltung. Es war zwar saumäßig kalt, typisches Küstenwetter, also auch noch feucht. Aber es waren interessierte Bürger, wir hatten Presse da, die haben auch tatsächlich dann darüber berichtet. Wir hatten 2 Eintritte im Laufe der Veranstaltung und ja, auch ansonsten war das eine sehr schöne und runde Geschichte. Ja, und ansonsten mache ich ein bisschen Vorbereitung für den Bundesparteitag. Leider noch nicht mit Volldampf, weil wie gesagt Bremen und Bremerhaven. Und ansonsten verweise ich wie immer auf mein Vorstandstagebuch, dass ich bei Gelegenheit dann noch etwas vervollständigen werde. Vielen Dank. Michael, gibt es Fragen an den Fan? Das scheint nicht der Fall. Dann doch. Michael. Ja, eine Ergänzung. Ich wollte das kurz erwähnen. Und zwar bin ich dabei, eine private Bundestagspetition vorzubereiten, gegen Stromsperren. Ich bin da mit allen Sozialverbänden in Kontakt. Die Caritas will das auch unterstützen. Ist, wie gesagt, von mir privat in Vorbereitung. Michael, du weißt das ja schon, wir haben in Bremerhaven schon drüber gesprochen und die Bremerhaven haben auch Interesse, das Einreichen dieser Petition im Wahlkampf noch zu thematisieren. Geht der Ansatz, den habe ich 2013 schon im Blogbeitrag formuliert. Wer da Interesse hat, kann ich den Link da mal einstellen. Ich wollte es jetzt zunächst mal bekannt machen und wir überlegen in Bremerhaven, wie wir das dann halt thematisieren können. Ich weiß nicht, ob der Rest vom Bundesvorstand da Fragen hat. Sieht nicht danach aus. Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank. Und wenn wir noch was dazu tun können, ich sage einfach nochmal dir Bescheid. Also ich kann den Link gleich mal in den Chat reinstellen. Und grundsätzlich freue ich mich natürlich privat darüber, wenn die Piratenpartei die Petition dann letztlich auch unterstützt. Sozialpiraten, mit Gernot bin ich da eh schon in Kontakt. Und wie gesagt, wir versuchen das, die Bremerhaven haben Interesse, das eben auch im Wahlkampf jetzt noch zu thematisieren. Okay, prima. Dann vielen Dank. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Hilf mir mein Protokoll. So, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Entschuldigung. Anträge. Der erste Antrag ist Unterstützung der Demo Stopp TTIP in München am 18.04. Ist der Antragsteller da? Das scheint nicht der Fall zu sein. Der Antrag ist von Arnold Schiller. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ja. Ja. Okay, ich habe einmal Esmeralda gesehen und wer war aus dem Vorstand? Ich, Lothar. Lothar. Dann Lothar, mach mal bitte das. Oh, Esmeralda hat sich vor mir gemeldet. Okay, dann einverstanden. Esmeralda, Entschuldigung. Ja, ist ja nicht so schlimm. Diesen Antrag hatten wir letzte Woche in der Bayerischen Landesvorstandssitzung. Wir haben ihn zurückgestellt. Ganz einfach, weil der Hintergrund für diesen Antrag der ist, dass das ein Bündnis aus relativ vielen Vereinigungen, unter anderem eben auch Parteien ist, und der Zahlungseingang relativ schleppend war. Also der Hintergrund ist, dass Arnold gerne vermeiden möchte, dass er jetzt erstmal in Vorleistung gehen muss von seinem Privatvermögen und in der Folge einfach die Absicherung vorstandseitig haben möchte, dass wenn die anderen Bündnispartner eben nicht schnell genug zahlen, dass das da die Lücke gefüllt ist. Das ist der Hintergrund für den Antrag. 5.000 Euro sind auch nicht mehr notwendig. Es sind inzwischen wohl auch einige Zahlungen eingegangen. Mir fehlt im Moment allerdings der Überblick, wie viel es jetzt genau ist, was noch fehlt. Im Hinterkopf habe ich 1.600 Euro. Okay, vielen Dank. Lothar? Ja, ich habe da so ein bisschen Problem damit, weil das ist ein relativ großes Bündnis und wie ich das so gesehen habe, sind da durchaus auch andere zahlungskräftige Bündnispartner mit dabei. Und wenn wir dann sozusagen ins Risiko gehen sollen, sehe ich das nicht so ganz vernünftig an. Lieber sollte dann gegebenenfalls, wenn die Bündnispartner nicht willig sind zu zahlen, das Ganze dann eventuell ein bisschen zurückgefahren werden. Okay, ich hätte gerne ein kurzes Meinungsbild von meinen Kollegen, wer dem Antrag zum derzeitigen Stand der Diskussion zustimmen würde. Ich fange mal von oben an, Bernd. Ja, ich habe da die Schwierigkeiten einfach über die Summe direkt. Ich weiß, im Öffentlichkeitsarbeitsbereich haben wir für Unterstützung von Veranstaltungen ein Gesamtbudget von 4.000 Euro. Woanders haben wir noch ein bisschen mehr, wo wir es theoretisch mit reinpacken könnten. Aber wie gesagt, von der Summe her habe ich da irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen und nehme auch die Schatzmeister derart wahr. Okay, Herrn? Ich sehe das wie Lothar. Ich weiß nicht, warum wir 5.000 Euro als Kostenabsicherung beisteuern sollten. Einfach mal so. Und wir haben das Geld auch nicht. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Kein Problem. Okay, Lothar? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich so auch ein bisschen Probleme mit dem Antrag habe und deshalb eher nicht zustimmen würde. Danke, Marc? Ich denke, dass wir es uns derzeit nicht leisten können. Okay, Michael? Ja, im Moment auch dagegen, insbesondere vor dem Aspekt, die innerparteiliche Aufteilung, zum Beispiel der staatlichen Mittel, ist so, dass der weit überwiegende Teil an die Landesverbände und an den Untergliederungen geht. Und deswegen sehe ich die dann auch primär in der Pflicht, bei solchen Dingen einzuspringen. Es kann nicht sein, dass das Geld an die Landesverbände geht und die Kosten sollen dann, da tritt man immer an den Bundesverband heran. Das kriegen wir einfach nicht hin. Okay, ich sehe das genauso. Ich würde dem Antrag auch nicht zustimmen. Das heißt, ich teile mir formal als Antragsteller des Meinungsbildes mit, dass das Meinungsbild negativ ist. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich meine Kollegen bitten, ihre Stimmen einzutragen. Okay, wir haben 3, 4, wir haben 5 Stimmen dagegen, falls jetzt nicht noch einer sich was anders überlegt ist, der Antrag abgelehnt. Gut, der Antrag ist damit abgelehnt. Dann kämen wir zum Antrag Nummer 2, Aufruf zur Teilnahme an der IDP 2015. Von wem ist der Antrag? Bauer Jupp. Bauer Jupp, möchtest du bitte zu dem Antrag kurz ein paar Sätze sagen? Ja, der Fragen Unterton, Silke, entnehme ich, dass ihr euch bestens vorbereitet habt. Also IDP steht für Internationaler Tag der Privatsphäre und ist ein Aktionstag von Anonymous. Inzwischen habe ich es nachgeguckt, ich bitte um Nachsicht. Ja, und dann möchte ich einfach, dass ihr das so aufruft, dass wir als Piraten daran auch teilnehmen und wie es euch möglich ist, da Dinge auch zu bewerben, zum Beispiel durch einen Banner auf der Internetseite, sowas halt. Okay. Gibt es Wortmeldungen dazu? Das scheint nicht der Fall. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen dazu gibt, dann würde ich meine Kollegen wieder bitten, ihre Stimmen einzutragen. Mich bitte auch bei dafür, wenn möglich. Super, vielen Dank. Dann teile ich dem Antragsteller mit, dass sein Antrag angenommen ist. Das heißt, wir müssten dann dafür sorgen, dass dann entsprechende Bannerwerbung geschalten wird und ein bisschen was in die Richtung passiert. Vielleicht kurz noch die Bitte an Bauer Jupp, wenn er da die Medien verfügbar hat oder direkt irgendwie Links dazu, dann zeitnah an uns zu schicken, auch an die SG-Website, dass das dann auch passend online gehen kann. Alles klar. Super, dann vielen Dank dafür und wir kommen zum dritten Antrag, der Verhaltenskodex. Wortmeldung? Ja. Bitte? Ja, also ich denke, dass das ist ja mehr oder weniger ein How-To, wie man eine Demo oder wie man sich an einer Demo beteiligt, aufführt und so weiter. Geht jetzt über reines Verhalten, glaube ich, sogar hinaus. Die Frage ist, sollen wir den, Ich tue mich irgendwie schwer damit, hier Leuten vorzuschreiben, wie sie sich auf einer Demo irgendwie verhalten sollen oder so. Aber eigentlich, mehr oder weniger ist es selbstverständlich, was da steht. Ja, das ist auch der Grund, warum ich da eingebracht habe. Es ist eigentlich selbstverständlich, was da steht. Aber Leute, die da mitkriegen und mich direkt dafür angiften, dass man auf Demonstration und manche Polizei hört, weil der dritte Punkt ist, da frage ich mich dann allen Ernstes, ist es... Ob die überhaupt irgendwie demonstrieren können. Also scheinbar sollte man da doch darauf achten und darauf hinweisen, dass man auch für Polizei zum Beispiel hört, keine Gewalt anwendet, sich von privaten Gegenständen fernhält und solche Geschichten hat. Eigentlich Selbstverständlichkeiten. Hm. Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, von mir. Dann alles. Also grundsätzlich finde ich die Idee und den Ansatz gut. Ich sehe nur ein Problem dabei, dass wir als Bundesvorstand nicht bei jeder Demo, für die wir einen Antrag kriegen, erstmal irgendwie nachfragen können, ob die Organisatoren sich mit den, wie viel sind das, 19, ne, 21 Regeln identifizieren können. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie ein Antrag an den Bundesparteitag, dass man da grundsätzlich mal drüber redet, wie sich die Piratenpartei auf Demonstrationen verhält. Ja, stimmt. Ja, vielleicht etwas so speziell. Ich wollte eigentlich da Dinge eher so formuliert haben, ich komme vielleicht falsch raus, dass das mehr so eine, wenn ihr zum Beispiel ein Bündnis seht und direkt aus dem Bauch aus sagt, die distanzieren sich ja nicht hundertprozentig von, dass ihr ja direkt sagt, nö, unterstützen wir nicht. Also klar, dass ich jetzt noch nicht jeden Einzelnen zurückschreiben müsste, ist schon eine Mehrarbeit, die nicht unbedingt nötig ist. Wortmeldung? Notet. Also so wie der Antrag da ist, dass man nur Aktionen und Bündnisse unterstützt, die diesem Selbstverständnis entsprechen, im Einklang sind, da sehe ich halt auch das Problem, dass man das schlecht überprüfen können. Was ich allerdings als durchaus eine schöne Sache fände, wäre, wenn wir vom Bundesvorstand zur Teilnahme an Demonstrationen oder solchen Aktionen aufrufen, das immer gleich als Leitfaden mitgeben. Oh ja, super. Okay, das finde ich auch eine schöne Sache. Ich hätte noch einen alternativen Vorschlag. Als ich den Antrag beim ersten Mal überflogen habe, hatte ich den Eindruck, es geht darum, dass wir dazu aufrufen sollen, dass die Leute, die in unserem Namen oder auf unseren Aufruf hin an Demonstrationen teilnehmen, sich, ja, ich sag's mal ganz salopp, angemessen und anständig verhalten. Und meine Überlegung war, herzugehen und jetzt nicht diesen Antrag in der Form zu beschließen, sondern ja, vielleicht mit Unterstützung gleich von Bauer Jupp, dann kann ich später sagen, du hast den Job, hergehen und einfach so ein 5-Punkte-Verhaltenskodex aufschreiben, den wir dann veröffentlichen und sagen, das wäre das, was wir uns von unseren Mitgliedern bei der Teilnahme an Demonstrationen wünschen. Aber das war nur so ein Gedanke. Also anyway, gibt es weitere Wortmeldungen? Ich würde deinen Vorschlag, Seko, unterstützen. Opa, das ist ganz charmant. Baujob, du solltest jetzt Nein sagen, weil du hast sonst Arbeit am Hals. Ich bin immer für Arbeit da, weißt du doch. Nein! Okay, zu spät. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Lass uns den Antrag ablehnen und einen Arbeitsauftrag an Baujob aussprechen. Wir machen nachher ein Pad auf. Du kriegst die Adresse von dem Pad mit dazu. Lass uns da 5 einfache, klare Regeln festhalten und die beschließen wir dann bei der nächsten Bundesvorstandssitzung so als unser Leitbild für Demonstrationen. Alles klar. Dann haben wir was Eigenes. Okay, dann würde ich meine Kollegen bitten zur Abstimmung. Außer Danny möchte noch was dazu sagen, weil der steht nämlich am Mikro. Ja, klar. Also ich habe mir gerade mal die Regeln durchgeschaut und da sind teilweise Rechtsbrüche mit dabei und auch Dinge, die nicht unbedingt so umzusetzen sind. Und ich würde gerne mal wissen, ob wir dann als Grundregeln einen Rechtsbruch fordern wollen. Also zum Beispiel gegen den Verstoß gegen das Vermummungsverbot, wie Regel 17. Oder was machen wir, wenn jemand hingeht und ein Bier trinkt auf einer Demonstration oder vor einer Demonstration, laufen wir dann rum und haben einen Alkoholtester und was passiert dann mit einem Pirat, der ein Bier trinkt, bevor er auf eine Demonstration geht? Ich möchte den nochmal ausdrücklich hinweisen, die Hotel schon getan hat, er möge sich die Regeln bitte komplett durchlesen. Da steht nämlich nicht, dass man sie vermummeln soll, sondern dass man sich entsprechend in die Regeln verhalten soll und entsprechend Genehmigung einholen soll. Und was genehmigt ist, ist bekommen verboten. Und zu dem Alkohol, nein, wer besoffen ist, hat nichts mit demonstrieren und man hat sich auch nicht besoffen zu demonstrieren. Und was die Polizei angeht, Danny, da hast du auch auf den Twitter vorgehalten, ja, unter jeden Umständen tut man eine anweisende Polizei Folge leisten. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob sie in dem Moment recht hat oder unrecht. Man macht einfach das, was sie sagt. Punkt. Okay. Bevor das jetzt in einem Zwiegespräch zwischen euch beiden endet, ganz kurz, könnten wir sehen, ob der Antrag angenommen würde? Vorsichtshalber, ich hätte gerne ein kurzes Meinungsbild. Wer vom Vorstand würde den Antrag annehmen? Bernd? Ich habe meine Stimme ja schon bei dagegen eingetragen. Habe ich übersehen, sorry. Hermi? Naja, dagegen, vorausgesetzt, wir machen das so, wie wir es eigentlich gerade abgesprochen haben, nämlich dass Bauer Jupp quasi ein Leitbild für Demonstrationen einbringt. Okay, danke. Dann ist, glaube ich, Entschuldigung, dann ist, glaube ich, auch das Bedenken mit dem Aufruf zum Rechtsbruch hinreichend erledigt. Ja, Lothar hat sich auch gerade bei Nein eingetragen. Marc? Ja, ich sympathisiere mit diesem Antrag, aber wenn wir was Besseres machen, dann wäre ich für das Bessere. Okay, Michael? Ja, für das trifft vor allem für das Kürzere, so lang wie das ist, wer soll denn das noch lesen? Okay, wir verteilen also keine Bibeln im Vorfeld von irgendwelchen Demonstrationen. Damit ist das Meinungsbild eindeutig gegen den Antrag, Bauer Jupp. Der Antrag wird wahrscheinlich abgelehnt. Ich würde trotzdem meine Kollegen darum bitten, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, ihre Stimmen noch zu Ende einzutragen. Mark enthält sich. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Nein-Stimmen. Damit ist der Antrag abgelehnt und das Ding ist vom Tisch. Ich hätte noch ich hätte gerne noch die Antwort auf die Frage, was bei Zuwiderhandeln für Sanktionen von der Piratenpartei gegen auftauchende Demonstrationen mit Parteibuch, Demonstranten mit Parteibuch, die gegen irgendeine von den 22 Regeln oder den jetzt neu formulierten, wie vielleicht weniger Regeln verstößt. Also was sind da die Sanktionen, die dem Vorstand so vorschweben? Ich glaube, es geht dabei nicht darum, dass wir Sanktionen für Verstöße von möglicherweise Mitgliedern, die an Demonstrationen teilnehmen. Es geht tatsächlich darum, einen Aufruf zu starten, eine Richtlinie für Verhalten an die Hand zu geben. Alles andere würde über das, was wir entscheiden können, meiner Meinung nach hinausgehen. Dazu bräuchten wir dann entsprechende Ordnungsmaßnahmen, die in der Satzung verankert sind. Und ja, da gibt es einen Teil. Wenn davon etwas zutrifft, dann kann man entsprechend handeln und ansonsten halt eben nicht. Ergänzend, wenn ich das Programm der Piratenpartei richtig verstanden habe, setzen wir primär auf die Einsichtsfähigkeit von Menschen und nicht auf Sanktionen. Ich glaube, das sollten wir auch hier tun. Okay, gut, vielen Dank. Damit ist der Antrag erledigt. Ich würde Jan oder Gabriele bitten, könnt ihr nachher noch ein Pad unter Bufo 2014 anlegen? Das bitte auch noch kurz dann an Bauer Jupp schicken, damit er eine Möglichkeit hat, da die 5 wichtigsten Regeln nochmal kurz zusammenzufassen. Und wir machen das dann natürlich zusammen fertig. Ja. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Antrag Nummer 4. Antragstext steht Antrag auf nicht öffentlichen Teil Personendaten. Kann dazu jemand ganz kurz was sagen? Ja, da kann ich was dazu sagen. Das habe ich dahin geschrieben. Wir haben 3 Anträge in der Pipeline, die unbedingt mal abgestimmt werden müssten. Und da geht es halt um personenbezogene Daten. Und ich würde das heute gern vom Tisch haben. Okay, gibt es dagegen Einwendungen? Wollen wir das einfach ganz ans Ende der Sitzung packen? Natürlich. Ja. Aber ich dachte, ich stelle halt jetzt den Antrag, dass wir beschließen, am Ende einen nicht öffentlichen Teil zu machen. Okay. Das heißt, wir machen heute im Anschluss an den öffentlichen Teil der Sitzung einen nicht öffentlichen und besprechen dort die Personalien, die zur Diskussion stehen. Wenn ihr euch dafür entscheidet. Mag mich jemand mit eintragen? Das wäre super nett. Danke. Okay, wir haben 5-mal dafür, 1 Enthaltung. Das heißt, der Antrag ist angenommen. Damit wären wir durch die Anträge für heute durch und wir kämen zum Tagesordnungspunkt Nummer 5. Die Ausschreibung. Des Bundesparteitags 16.1. Gibt es dazu Wortmeldungen? Okay, dann würde ich gern ganz kurz was dazu sagen. Es gab im Vorfeld, als ich darum gebeten habe, den Tagesordnungspunkt mit aufzunehmen, mal die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, bis nach dem Bundesparteitag dieses Jahr zu warten, um einfach Zahlen zu haben über anwesende Mitglieder. Das könnten wir natürlich machen, aber wenn wir einen Bundesparteitag mehr als rund ein Jahr im Voraus ausschreiben, müssen wir, was die Planung der möglichen Teilnehmerzahlen anbetrifft, sowieso relativ flexibel sein, weil wir nicht wirklich vorhersehen können, wie sich die nächsten 12 Monate die Mitgliederzahlen entwickeln. Und wir sollten bei der Ausschreibung dann auf jeden Fall berücksichtigen, dass es tatsächlich auch wieder 1000 Mitglieder sein könnten, die zum Parteitag kommen oder eine Handvoll mehr. Nichtsdestotrotz halte ich in Anbetracht der immer wieder geäußerten Kritik, dass unsere Ausschreibungsfristen zu kurz sind und die besten Hallen mit den günstigsten Preisen zu den besten Terminen immer schon weg sind, für nicht ganz von der Hand zu weisen und würde deswegen darum bitten, dass wir die Ausschreibung für den Bundesparteitag 2016 bereits vornehmen. Meine Hoffnung wäre, dass Michael das erledigt. Er hat das die letzten Male relativ schnell und einfach für uns gemacht. Und damit hätten wir zumindest mal die Ausschreibung. Und wenn es dann sehr gute Angebote gibt, können wir darüber entscheiden. Und wenn, achso, wir brauchen eine Frist, wie lange die Ausschreibung laufen soll, oder? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Frist so legen, dass man jetzt, sagen wir mal, einen guten Monat oder lieber 2 Monate Zeit haben. Also sagen wir mal Ende Mai, mit der Option, wenn keine wirklich überzeugenden Angebote da sind, dass wir auch nochmal verlängern. Gut, wobei das können wir immer, oder? Wir sind nicht dazu gezwungen, eins der Angebote zu nehmen. Wenn kein wirklich gutes Angebot dabei ist, müssen wir halt nochmal ausschreiben oder die Frist verlängern, oder? Ja, natürlich können wir das immer, aber ich habe im Nachgang der letzten Entscheidung so ein bisschen Kritik gehört, von wegen, wenn wir irgendwelche Vorstellungen haben, dann mögen wir die doch bitte möglichst gleich äußern. Es war zum Beispiel auch moniert worden, wenn wir einen Parteitag zentral haben wollen, dann sollen wir das auch sagen. Ja, ich meine, zwischen wirklich zentral und irgendwie 2 Kilometer vor der österreichischen Grenze gibt's ja auch noch Zwischenwerte. Aber ich würde diese Kritik gerne aufnehmen und dann das so ein bisschen spezifizieren, nach welchen Kriterien wir mutmaßlich unsere Entscheidung treffen werden. Okay, das klingt sehr vernünftig und sehr gut. Gibt es Einwände dagegen, dass wir jetzt einfach Michael darum bitten, die Ausschreibung entsprechend fertig zu machen, irgendwie mit, keine Ahnung, in den nächsten 2 Wochen zu finalisieren und dann zu veröffentlichen? Okay, das wäre eure Möglichkeit gewesen, dann vehement Nein zu schreien. Dann würde ich vorschlagen, wir machen das so. Michael, mach doch bitte eine Ausschreibung, vielleicht eine, die die Kritik vom letzten Mal so ein bisschen mit aufnimmt, damit die Leute wissen, dass wir das auch verstanden haben, was sie ja meinten. Und wir kriegen auf die Art und Weise einen deutlich größeren Vorlauf für die Planung des nächsten Bundesparteitags, wenn alles gut läuft. Was wir noch etwas präzisieren sollten, ist der Termin oder sagen wir einfach im weitesten Sinne Sommer. Ich würde das wieder wie beim letzten Mal auch machen, also irgendwie zwischen, was hatten wir gesagt, Juni und September oder so, ne? Also halt im Sommer. Okay, wenn keiner protestiert, dann machen wir das so. Klingt gut. Gut, dann glaube ich, sind wir mit dem Tagesordnungspunkt 5 Ausschreibung auch durch. Bauer Jupp, wolltest du was sagen oder stehst du zufällig an der Stelle? Ich wollte noch eben darauf hinweisen, bevor ihr in den nicht öffentlichen Raum verschwindet, dass ihr da noch einen Umlaufbeschluss offen habt mit der Priorität hoch. Okay, kommt gleich noch. Tagesordnungspunkt 5 ist erledigt. Tagesordnungspunkt 6, Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung, die sind im Redmine veröffentlicht. Kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 6, Sonstiges. Gibt es weiteres unter Sonstiges? Ja, Michael, bist du gerade ans Mikro, wenn ich das richtig gesehen habe? Ja, und zwar zum Punkt Sonstiges, verbunden mit einer Frage. Ich würde gerne Folgendes thematisieren, und zwar, ich muss etwas ausholen, der Stromnetzausbau in Deutschland ist eine massive Diskussion. Ich habe es in der Team-PGF-Sitzung ja schon erwähnt. Wir haben insgesamt 26.000 Stellungnahmen zum aktuellen Netzentwicklungsplan Strom. Die Bundesnetzagentur hat 26.000 Stellungnahmen bekommen. Das zeigt ja so ein bisschen die Breite der Diskussion. Jetzt ist es so, beim Netzausbau, speziell beim Offshore-Ausbau 2012, hat Le Brüssner ein Gesetz durchgedrückt, dass Betreiber von Offshore-Windparks entschädigt werden in dem Moment, wo der Windpark sozusagen Strom erzeugen kann, aber die Anbindung an Land noch nicht fertig ist und der Betreiber des Windparks das halt nicht zu verantworten hat. Das ist die Haftungs-Offshore-Umlage, gesetzlich verankert, wird über den Strompreis bezahlt. So, das heißt also, die Stromerzeuger, Industriekonzerne werden entschädigt. Wir haben aber immer mehr eine stille Enteignung von Bürgern durch energietechnische Anlagen, wenn sie in der Nähe eines Windparks wohnen oder Stromtrassen in der Nähe hochgezogen werden oder auch Konverterstationen. Die Problematik Onshore, also Windkraftanlagen an Land in Form von Windparks, ist medial vom NDR vor kurzem aufgearbeitet worden, am Beispiel Schleswig-Holstein. Da ist vor ein paar Tagen eine entsprechende Reportage, ich glaube am Montagabend 22 Uhr NDR, ist die gelaufen. Und ich war gestern auf Einladung einer BI bei uns in der Region auch zu einer Veranstaltung zur gleichen Problematik. Wenn die Windparks zu dicht an der Wohnbebauung sind, dann gibt es also doch immer wieder erhebliche Geräuschbelästigung und vor allen Dingen verlieren die Immobilien massiv an Wert, weil natürlich solche Häuser direkt am Windpark, manchmal 400-500 Meter entfernt, nicht verkäuflich sind. So, das ist gestern bei uns in Ostfriesland auch nochmal thematisiert worden auf dieser Veranstaltung und interessanterweise war ein Fernsehteam vom NDR auch da und die haben nicht nur eine kurze Reportage gemacht, sondern die haben die ganze Veranstaltung von 2,5 Stunden gefilmt. Ich habe hinterher mit dem Redakteur gesprochen, die werden das auch in irgendeiner Form entsprechend aufarbeiten. So. Ich würde gerne thematisieren, dass wir versuchen, in die politische Diskussion eine Entschädigungsregelung für Bürger zu bringen, die eben durch neue energietechnische Anlagen Vermögensverluste haben. Frage, wie machen wir das am geschicktesten? Gute Frage. Hat jemand eine Antwort dazu? Prinzipiell würde ich vorschlagen, dass das Thema die AG Energiepolitik mal ausführlich diskutiert und dann vielleicht derartige Vorschläge erarbeitet. Die Diskussion jetzt innerhalb der BUFO-Sitzung zu führen, kann man machen, aber ich weiß nicht, ob das sehr sinnvoll ist. Nein, also ich wollte es ja in erster Linie auch hier schon mal thematisieren. Klar, ich werde das in der AG Energiepolitik thematisieren und eine erste Idee wäre, dass wir da vielleicht eine Pressemitteilung machen oder diese Forderung halt formulieren. Und wir haben natürlich in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, dann über die Landtagsfraktion, weil in Schleswig-Holstein ist das Problem auch massiv, auch eben gerade in der öffentlichen Diskussion jetzt, das über die Landtagsfraktion zu thematisieren, bis hin vielleicht zu einer Bundesratsinitiative. Also hier gäbe es einen politischen Weg. Nur aus meiner Sicht ist es jetzt wirklich an der Zeit, das zu thematisieren, weil es gibt tatsächlich erhebliche Vermögensverluste für Bürger und Südlink-Trasse ist ja eine Problematik. Also das ist ein aktuelles politisches Problem. Okay, aber ich fände den Vorschlag gut, das tatsächlich an die zuständige AG zu übergeben, um da das Ganze mit ein bisschen mehr Fleisch füttern zu lassen und tatsächlich vielleicht auch einen Antrag für den Bundesparteitag zu bekommen. Zumindest aber, um am Ende nicht sagen zu müssen, Bundesvorstand hat irgendwas gesagt. Also auf den Bundesparteitag würde ich nicht mehr warten, weil wir haben jetzt die Diskussion und jetzt die Probleme. Aber ich denke, wir werden als AG da etwas formulieren und dann können wir uns dann nochmal unterhalten, wie wir es in die Öffentlichkeit bringen. Finde ich klingt vernünftig. Lass uns das so machen. Gibt es weitere Punkte und das Sonstiges? Ich hole nochmal eben die Sache mit dem Urlaub. Und dann könnt ihr mich vielleicht in dem NÖ kurz reinziehen, wenn ihr fertig seid oder vorher. Ja, können wir machen. Und die Sache mit dem Urlaub, das sind 3 Anträge, richtig? Einer. Also von mir nur einer, mit der für Sonntag aktuell wird. Okay. Also ich habe mich gerade schlau gemacht. Wir haben Anträge und die sind nicht verloren gegangen. Wir kämpfen nur gerade noch ein bisschen damit. Okay. Vielleicht reden wir da gleich kurz drüber. Okay, dann würde ich vorschlagen, Tagesordnungspunkt 6 erledigt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt Nummer 7, Fragen an den Bundesvorstand. Gibt es Fragen? Keine Frage, ich möchte nur kurz einen Hinweis geben. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bringe in den Chat einen Link zu dem Blogbeitrag aus dem Bundestagswahlkampf 2013. Konnte ich nicht machen, und zwar war das der Blog in Schleswig-Holstein Sommer der Freiheit. Wenn man den jetzt aufruft, wird man auf die Landesseite der schleswig-holsteinischen Piraten umgeleitet. Ich muss gucken, wo sozusagen der Blog geblieben ist. Wenn jemand Interesse hat, ich habe natürlich eine schriftliche Ausarbeitung, kann er mir eine Mail schicken. Okay, vielen Dank. Wir kriegen es, wenn es anders nicht mehr zu kriegen ist, von dir. Weitere Fragen an den Bundesvorstand scheint es nicht zu geben. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Schließe damit den öffentlichen Teil. Die Vorstandssitzung ist allerdings noch nicht zu Ende. Das Ende der Vorstandssitzung tragen wir später dann eben von Hand ein. Und wir kommen jetzt in den nicht öffentlichen Sitzungsteil. Bei allen Teilnehmern der heutigen Vorstandssitzung bedanke ich mich schon mal. Ich kann im Augenblick nicht abschätzen, wie lange das dauert, und demzufolge weiß ich nicht, ob es sich lohnt, hier zu warten. Vielleicht geht es aber ganz schnell, dann sind wir gleich wieder da. Meine Kollegen würde ich bitten, mit nach oben zu kommen, wenn ich öffentlich teile. Intro und Outro Musik von Matthias Westen. East meets West unter Creative Commons.